Das große Gewicht, das in der Politik und in der öffentlichen Diskussion seit einiger Zeit auf die frühkindliche Erziehung gelegt wird, deutet darauf hin, dass man dieses Problem, wenn man es schon nicht lösen kann, doch zumindest für beherrschbar zu halten hofft. In geordneten bürgerlichen Verhältnissen kann man die frühkindliche Erziehung ja getrost den Eltern und Familien überlassen. Da geht es höchstens um ein Betreuungsangebot, das es den Müttern erlaubt, ihren Erwerbswünschen nachzugehen. Die Frage, wie man die soziologische Zusammensetzung der Geburten in Deutschland in Richtung eines höheren Anteils der Mittel- und Oberschichten beeinflussen kann, ist in Bezug auf die Bildung eine Metafrage, mit der ich mich in Kapitel 8 näher auseinandersetze. Der Bildungspolitik bleibt nichts anderes übrig, als die Struktur der Geburten in Deutschland zu nehmen, wie sie ist, und das Beste daraus zu machen. Der wichtigste Aspekt des staatlichen Engagements bei frühkindlicher Bildung besteht darin, in Krippen und Kitas jenes anregungsreiche Umfeld zu schaffen, das in vielen bildungsfernen Elternhäusern fehlt. Den Kindern müssen so weit wie möglich, auch unabhängig vom Elternhaus, optimale Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden. Das reicht vom Sozialverhalten über gezielte Sprachförderung bis hin zur Einübung jener Fertigkeiten, die ein Vorschulkind normalerweise im Elternhaus erlernt. Malen, basteln, Stift und Schere handhaben und anderes mehr. Offen bleibt dabei, bis zu welchem Grad Bildungsferne und Unterschichtherkunft wirklich kompensiert werden können. Im Grunde ist jedwede Bildung zunächst einmal in dem Sinne Privatsache, dass ihre Inhalte in einen individuellen Kopf gebracht werden müssen und dort je nach Intelligenz und den bereits vorhandenen Inhalten ganz unterschiedliche Wirkungen entfalten. Der Erwerb von Bildung ist insofern stets privat. Auch ihre Vermittlung hat selbst im öffentlichen Schulsystem immer einen privaten Anteil, der allerdings von Kind zu Kind wechselt. Wer zum Beispiel neben der Schule viel liest oder zu Hause mehr Übungsaufgaben löst, als für die Hausaufgaben nötig ist, der verbessert die öffentliche Bildung durch private Beigaben. Je begabter ein Kind ist und je stärker die häusliche Förderung und Anregung, umso größer ist auf jeder Altersstufe der private, nicht öffentlich vermittelte Bildungsanteil. Bei Hochbegabten kann dies so weit gehen, dass auch eine leistungsfähige öffentliche Schule den Bildungsansprüchen des Kindes schon deshalb nicht genügen kann, weil dessen geistige Interessen sich der notwendigerweise genormten Regelhaftigkeit des Schulbetriebs entziehen. Das öffentliche Bildungssystem soll gleiche Bildungschancen für alle bieten und tut dies in unterschiedlicher Qualität. Verfechter der Chancengleichheit fürchten um die Qualität dieses Bildungswesens insgesamt, wenn zu viele private Alternativen eröffnet werden, weil die bildungsnahen Schichten diese bevorzugen könnten. Das würde dem Bestreben zuwiderlaufen, durch möglichst langes gemeinsames Lernen die Chancen für die weniger Begabten oder Bildungsferneren zu verbessern. Letztlich kann dieses Modell allerdings darauf hinauslaufen, Kinder aus bildungsnäheren Elternhäusern in ihren Bildungschancen zu benachteiligen, damit bildungsferne Kinder durch gemeinsames Lernen mit bildungsnäheren Kindern bessere Bildungschancen haben. Im Sinne einer sozialen Steuerung der Gesellschaft mag das sogar richtig gedacht sein. Es funktioniert nur nicht. Nach deutschem Recht haben Privatschulen Anspruch auf eine staatliche finanzielle Unterstützung, die jener für staatliche Schulen nahekommt, wenn die Schulen grundsätzlich allen offen stehen und die Zugangsbedingungen nicht materiell diskriminierend sind, etwa wenn ein hohes Schulgeld erhoben wird. Privatschulen können sich ihre Schüler aussuchen. In der Praxis sind deshalb besonders schwierige und besonders leistungsschwache Schüler dort kaum zu finden. Vielmehr stammen die Kinder zum größten Teil aus bildungsnahen Elternhäusern. Privatschulen werden umso attraktiver, je mehr die staatliche Politik versucht, den Gymnasialzugang im Sinne egalitärer Vorstellungen zu steuern oder Schülerströme in die neue Einheitsschule umzulenken. Die Vorteile, die Privatschulen in solch einem Umfeld bieten, sind objektiver Natur. Begabte finden mehr Anregung und Förderung. Alle Schüler profitieren von der Abwesenheit besonders leistungsschwacher oder auffälliger Schüler. Die Elternschaft ist durchweg engagierter und kooperativer und vermittelt ihren Kindern eine bessere Grundeinstellung zur Schule. Die Lehrerschaft ist häufig engagierter und durchschnittlich besser ausgebildet. Unterschiedliche Leistungsprofile und pädagogische Profile können leichter verfolgt werden. Es ist kein Wunder, dass Privatschulen ein Stachel im Fleisch des staatlichen Schulsystems sind. Die wachsenden Belastungen des öffentlichen Schulsystems durch eine immer heterogenere Schülerschaft, aber auch durch die unterschiedlichsten Reformbemühungen, haben die Attraktivität der Privatschulen für die gebildete Mittelschicht stark erhöht. Mittlerweile besuchen knapp 8% aller Schüler unter 17 Jahren in Deutschland Privatschulen. Zu Privatschulen zählen sogenannte Pressen, in denen auch die Tumben und Faulen unter den Sprösslingen des Bürgertums zum Abitur getrimmt werden, aber auch Einrichtungen, die Hochbegabten Förderung und Anregung unter Gleichgesinnten bieten. Die Privatschulen ermöglichen es dem Bildungsbürgertum, sich notfalls jederzeit dem staatlichen Bildungssystem zu entziehen, das den Begabten unter den Bürgerkindern nicht genügend Anregung und Förderung bietet. Aber natürlich profitieren auch die durchschnittlich begabten Bürgerkinder von einem im Vergleich mit den staatlichen Schulen günstigeren Lernumfeld.